Erster David sagte, hier soll das Haus für Gott Jahwe sein. Hier ist der Altar für Opfer. Zweiter David befahl, alle Fremden in Israel zu sammeln. Er holte Steinmetze. Sie sollten Steine für Gottes Haus bearbeiten. Dritter David sammelte viel Eisen für Nägel und Klammern. Er sammelte auch sehr viel Bronze. Man konnte die Bronze nicht wiegen. Vierter David bekam auch sehr viele Zedernholzbalken. Leute aus Sidon und Tyrus brachten ihm viele Balken. Fünfter David dachte, mein Sohn Salomo ist noch jung. Gottes Haus muss aber sehr groß und schön werden. Es soll für alle Länder schön sein. Darum sammelte David viel Material. Er sammelte es vor seinem Tod. Sechster David rief seinen Sohn Salomo. Er sagte ihm, er soll ein Haus für Gott Jahwe bauen. Siebter David sagte zu Salomo, mein Sohn, ich wollte ein Haus für Gott Jahwe bauen. Achter aber Gott Jahwe sagte zu mir, du hast viel Blut vergossen. Du hast viele Kriege geführt. Darum darfst du kein Haus für mich bauen. Neunter, du wirst einen Sohn bekommen. Er wird ein friedlicher Mann sein. Ich gebe ihm Ruhe vor allen Feinden. Sein Name ist Salomo. Ich gebe Israel Frieden, wenn er König ist. Zehnter, er soll ein Haus für mich bauen. Er wird mein Sohn sein, und ich sein Vater. Ich mache seinen Thron in Israel stark für immer. Elfter, mein Sohn, Gott Jahwe sei mit dir. Hab Erfolg und baue das Haus für Gott Jahwe. Baue es, wie er es gesagt hat. Zwölfter, Gott Jahwe gebe dir Weisheit und Verstand. Er mache dich zum König über Israel. Befolge Gottes Gesetz. Dreizehnter, du wirst Erfolg haben. Befolge Gottes Regeln, die er Mose gab. Sei mutig und stark. Hab keine Angst. Vierzehnter, ich habe hart gearbeitet. Ich habe viel Gold und Silber gesammelt. Auch sehr viel Bronze und Eisen. Man konnte es nicht wiegen. Ich habe auch Balken und Steine gesammelt. Du musst noch mehr hinzufügen. Fünfzehnter, du hast viele Arbeiter. Es gibt Steinmetze, Maurer und Zimmerleute. Es gibt auch viele geschickte Handwerker. Sechzehnter, sie arbeiten mit Gold, Silber, Bronze und Eisen. Es ist sehr viel da. Beginne die Arbeit. Gott Jahwe sei mit dir. Siebzehnter David sagte allen Anführern in Israel, helft meinem Sohn Salomo. Achtzehnter, Gott Jahwe war mit euch. Er gab euch überall Ruhe. Er gab uns die früheren Bewohner des Landes. Das Land musste Gott und seinem Volk gehorchen. Neunzehnte, sucht Gott Jahwe mit eurem ganzen Herzen. Beginnt, das Haus für Gott Jahwe zu bauen. Dann könnt ihr die Lade mit Gottes Gesetz hineinbringen. Auch die heiligen Dinge Gottes.